This is my voice, my weapon of choice. Sing Along with Derrida. Die Stimme ist das Bewusstsein. Dazu einige Gedanken heute. Rede, damit ich dich sehe, sagt Sokrates in seiner Schrift über Physiognomik. Jacques Lacan: Die Ohren sind auf dem Feld des Unbewussten die einzige Öffnung, die sich nicht schließen kann. Ein Mann rupft eine Nachtigall und sprach, da er nur wenig zu essen fand: Du bist nur eine Stimme und sonst nichts, berichtet Plutarch. Was hat es mit der Macht dieses Nichts von Stimme denn auf sich? Grace Jones sang eben auf ihrem 2008 erschienenen Album Hurricane in ihrem Titelsong This is my voice, my weapon of choice. Inwieweit kann Stimme eine Waffe sein? Wie kann man diese Waffe entdecken? Wie kann man diese Waffe nutzen als pazifistische, friedvolle und äußerst wirkungsvolle Waffe? Meine Stimme, das bin ich selbst. Ich bin mein eigenes Instrument, ganz konkret und praktisch vom Scheitel bis zur Sohle und darüber hinaus, denn der Körper endet nicht mit den sichtbaren Grenzen. Meine Stimme drückt mich, was auch immer das sei, ganz aus. Unbewusst wahrgenommen, das ist die Frage, oder bewusst gehört, erhört und gelebt. Ich kann mich durch meine Stimme ganz selbstbewusst wahrgenommen, genauer eigentlich radikal, das heißt wirklich von den Wurzeln her, denn das bedeutet radikal, ausdrücken. Frühere Kulturen wussten darum und lebten stimmbewusst in einer gewissen Weise auch fast unbewusst, denn es war selbstverständlich und natürlich. In fast allen Schöpfungsberichten der Weltkulturen entsteht die Welt irgendwo in Zusammenhang mit Klang, meistens mit dem Klang der menschlichen Stimme, vielleicht begleitet von einem Instrument. Dazu muss man wissen, dass die Vokalmusik in allen Kulturen eigentlich immer und auch in der europäischen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, kann man das eigentlich noch sagen, das Vorbild für die Instrumentalmusik gewesen ist. Also die Wirkmacht der Stimme, genauer gesagt des Stimmklangs, war klar. In unserer modernen technisierten Kultur ist irgendwie diese Stimmkultur in Vergessenheit geraten. Und das ist schade, ungelebte Ressourcen liegen brach. Und es ist aber auch gefährlich, denn in einer unbewussten Stimmkultur ist die Gefahr einer Manipulation durch Stimmwissende, Stimmmächtige imminent und drohend. This is my voice, my weapon of choice. This is my